in Todesangst. Schon bevor er erstmals selbst mit ihr zu tun bekam, hörte Petrosino von der Black Hand. Irgendwann zu Beginn des Jahrhunderts, wann genau ist ungewiss, erfuhr er von einer Bande, die in der Italienerkolonie ihr Unwesen trieb. Anfangs war es nur Getuschel darüber, wie die Männer der Mano Nera die Einwanderer in Angst und Schrecken versetzten, indem sie drohten, sie umzubringen, wenn sie nicht bezahlten. Sie entführten Kinder, sprengten Häuser oder zündeten sie an, und wer nicht spurte, wurde auf der Straße mit Messer oder Pistole abgepasst. Kaum jemand in der Kolonie war bereit zu sagen, was die Black Hand war und was sie tat. Frauen bekreuzigten sich, wenn sie den Namen aussprachen. Petrosinos Freunde und Informanten waren verängstigt. Man hörte Geschichten von enthaupteten Mordopfern und in Kamine gestopften Kinderleichen. Aber was war dieser Bund? Woher war er gekommen? Wie ging er vor? Und gab es ihn überhaupt wirklich? In den ersten Jahren des Jahrhunderts notierte Petrosino erstmals seine Gedanken über den Bund. Dutzende italienische Mörder tummeln sich im Süden der Stadt und gehen ihrem erpresserischen Handwerk unter dem Namen Black Hand nach. Gebeten wir ihnen nicht sofort Einhalt, werden sie ihre Tätigkeiten bis zu dem Punkt ausweiten, wo die Polizei ihnen kaum noch hinterherkommt. Irgendetwas, eine Leiche, ein Drohbrief, hatte ihn überzeugt, dass es den Bund tatsächlich gab. Amerika hatte die Bedrohung, die in seinen Städten schwerte, noch nicht wahrgenommen. Zwar wurde schon vor der Jahrhundertwende vereinzelt über Machenschaften der Black Hand berichtet, Panik herrschte allerdings noch lange nicht. Das änderte sich eines schwülen Vormittags im August 1903. An diesem Tag trat der Bund ganz offen in Erscheinung. Für die Italoamerikaner, die junge Nation und Petrosino sollte nichts je wieder ganz so sein wie zuvor. In Brooklyn fing es an. In den Briefkasten des Handwerkers Niccolo Capiello, im florierenden, aber einfachen Italienerviertel Bay Ridge, wurde ein Brief eingeworfen. Kommen Sie morgen Nachmittag zur Ecke 72nd Street und 13th Avenue in Brooklyn, sonst fliegt Ihr Haus in die Luft und Ihre Familie stirbt. Das gleiche Schicksal blüht Ihnen, wenn Sie uns an die Polizei verraten. Unterzeichnet war der Brief mit La Mano Nera, dazu ein paar Zeichnungen von schwarzen Kreuzen und Dolchen.